Erster, was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir weiter sündigen, damit Gottes Gnade größer wird? Zweiter, nein, auf keinen Fall. Wir sind für die Sünde gestorben. Wie können wir dann noch in der Sünde leben? Dritter, wisst ihr nicht, dass wir alle in Christus getauft sind? Wir sind in seinen Tod getauft. Vierter, durch die Taufe sind wir mit Christus begraben worden. Christus ist von den Toten auferstanden. Der Vater hat ihn durch seine Macht auferweckt. So sollen auch wir ein neues Leben führen. Fünfter, wir sind wie er in seinem Tod. Dann werden wir auch wie er in seiner Auferstehung sein. Sechster, wir wissen, unser altes Ich wurde mit Christus gekreuzigt. So soll der Körper der Sünde zerstört werden. Dann sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Siebter, wer gestorben ist, ist frei von der Sünde. Achter, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann glauben wir, wir werden auch mit ihm leben. Neunter, wir wissen, Christus ist von den Toten auferweckt worden. Er stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Zehnter, er starb einmal für die Sünde. Sein Leben ist jetzt für Gott. Elfter, so sollt auch ihr euch sehen, ihr seid tot für die Sünde. Ihr lebt aber für Gott in Christus Jesus. Zwölfter, die Sünde soll nicht in eurem sterblichen Körper herrschen. Gehorcht nicht ihren schlechten Wünschen. Dreizehnter, gebt eure Körperteile nicht der Sünde. Nutzt sie nicht für schlechte Taten. Gebt euch selbst Gott. Ihr seid vom Tod zum Leben gekommen. Gebt eure Körperteile Gott als Werkzeuge für gute Taten. 14. Die Sünde wird keine Macht über euch haben. Ihr seid nicht unter dem Gesetz. Ihr seid unter Gottes Gnade. 15. Was bedeutet das? Sollen wir sündigen, weil wir unter Gnade sind? Nein, auf keinen Fall. 16. Wisst ihr nicht, wenn ihr jemandem dient, dann seid ihr seine Diener. Ihr dient entweder der Sünde, das führt zum Tod. Oder ihr dient dem Gehorsam, das führt zu guten Taten. 17. Gott sei Dank. Ihr wart früher Diener der Sünde. Aber ihr habt der Lehre von Herzen gehorcht. 18. So wurdet ihr von der Sünde befreit. Ihr wurdet Diener der Gerechtigkeit. 19. Ich spreche hier einfach, weil ihr schwach seid. Früher habt ihr eure Körperteile für unreine und schlechte Dinge benutzt. Jetzt sollt ihr eure Körperteile für gute Taten nutzen, um heilig zu werden. 20. Als ihr Diener der Sünde wart, wart ihr frei von guten Taten. 21. Was habt ihr damals davon gehabt? Ihr schämt euch jetzt dafür. Das Ende dieser Dinge ist der Tod. 22. Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde. Ihr seid Diener Gottes geworden. Euer Ergebnis ist Heiligkeit. Das Ziel ist ewiges Leben. 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gottes Geschenk ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.